das mich, das Musikstück überleben. Oder wird mich das Musikstück überleben? Lass mich das Musikstück überleben. Oder wird mich das Musikstück überleben? Lass mich das Musikstück überleben. Lass mich das Musikstück überleben. Oder wird mich das Musikstück überleben. Lass mich das Musikstück überleben. Thank you.

that the drug makes people happy.